Feld, das schon zweimal Frucht getragen hatte und nun zum dritten Mal in voller Blüte stand. Der gelbe Mond hing über der duftenden Erde, die von der Wärme des dritten Frühlings dampfte. Und sie ließen sich nieder, wo weder der Mond noch der Frühling sie sah. Und das Mädchen hing an seinem Halse und sagte, komm, komm, komm. Aber Lidai Pus Herz trommelte durch die Nacht wie ein Gong. Das hörte der berühmte Räuberhauptmann Wang Haifu. Es gibt in China so viele Mädchenräuber und Wang Haifu war einer der größten unter ihnen. Er sprengt unter dem gelben Mond das blühende Reisfeld, lässt das Mädchen von der Seite des schüchternen Lidai Pu und sagt Along. Nebenbei machte er noch mit Hilfe eines Messers den armen Lidai Pu stumm. Und das Mädchen, das kein Blut sehen konnte, meinte, komm. Dann gingen sie drei Furchen weiter ins Feld und Lidai Pus Herz verklang wie ein Gong. Wang Haifu, der Räubersmann, sah das China-Mädchen an. Und ihr Herz am Reise dann. Komm, komm, komm.